Ende. Aus die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ende. Zu Bett, wie alle, hingelegt. Du glaubst noch nicht, dies sei ein Tag gewesen, weil du an seinen Eingang goldne Thesen schneller Erwartung schlugst, vom Licht erregt, und fühltest dann mit dick bestaubtem Besen die Stundenstufen dich hinabgefegt? Nun zögerst du, nein, schweigend hingelegt und auch von anderer Glück nicht mehr gelesen. Ein Stern sticht funkelnd durch die Jalousie, der spielt nun Sonne in dem schwarzen Raume. Auch ich bin hier, so lächerlich und klein, o dass der Schlaf mich nicht noch niedrer zieh. Vergoldne nicht die Not und lass im Traume den Armen nicht ein falscher König sein. Ende von Ende.